SWR 2 Eckpunkt. Teufelswerk im Namen Gottes. Ich war im Opus Dei von Wiedmar Pohl. Als Katholik habe ich gelernt, Heilige seien Vorbilder. Sie sollen den Gläubigen einen besonders erfolgversprechenden Weg der christlichen Lebensführung zeigen. Erfolg heißt, in den Himmel zu kommen. Die Kirche lehrt, die Heiligen seien mit Sicherheit schon dort, in der ewigen Gegenwart Gottes. Deshalb empfiehlt die Kirche sie als Fürsprecher, die uns helfen, Gottes Gnade und Barmherzigkeit zu erlangen, und eben als Vorbilder, die wir nachahmen sollen. Einen davon kenne ich gut. Ich bezweifle nachhaltig, dass dieser Mann sich als Vorbild eignet. Er heißt José María Escrivá de Balaguer, war Spanier und hat das Opus Dei gegründet. Ich war 10 Jahre lang Mitglied des Opus Dei und ich möchte davon erzählen, wie es dazu kam und warum ich schließlich ausgetreten bin. Zur Heiligsprechung von Escrivá de Balaguer war ich mit einem Fernsehteam in Rom. Ein Anlass, mich meinen Erinnerungen zu stellen und das Geschehen als kritischer Zeitzeuge zu kommentieren. Samstag, 5. Oktober 2002, 4 Uhr nachmittags. Ich stehe in einer langen Schlange vor der Villa Giulia am Nordrand des Parks der Villa Borghese. Es sind Tausende von gut gekleideten Menschen da, aus aller Herren Länder. Ihr Ziel aber ist nicht das berühmte Etruskermuseum, sondern die nahegelegene Pfarrkirche Sant Eugenio und der Sarg von José María Escrivá de Balaguer, der dort seit 3 Tagen steht. Am Straßenrand sehen wir ein überdimensionales Konterfei aus seinen besten Jahren, wohl mehr als 10 mal 10 Meter groß, in Farbe. Die Haare streng gescheitelt und mit dunkler Hornbrille lächelt er gütig auf uns herab. Ich schiebe mich vorwärts. Rings um mich herum beten die Menschen still den Rosenkranz, halten Prospekte in der Hand, Prospekte für Devotionalien. Die kleine Gipsbüste kostet 90 Euro, eine größere 125. Es gibt sie auch in Bronze. Jetzt ist es also amtlich. Der Personenkult, der mich zu seinen Lebzeiten schon abstieß, bekommt morgen den allerhöchsten Segen. Wer war dieser Mann? José María Escrivá de Balaguer wurde im Jahr 1902 in der spanischen Kleinstadt Barbastro geboren, nicht weit von der Provinzhauptstadt Zaragoza. In der tief religiösen Familie gab es mehrere Priester. Das kleine Textilgeschäft seines Vaters ging bankrott. 3 seiner 5 Geschwister starben. José María wurde schwer krank. Seine Mutter pilgerte mit ihm zum Gnadenbild der Mutter Gottes von Torres Ciudad, etwa 30 Kilometer entfernt am Rande der Pyrenäen. Dass er überlebte, schrieb sie der Fürsprache Marias zu. Escrivá wurde Priester, absolvierte ein Zweitstudium als Jurist und ging zum Schlussexamen nach Madrid. Dort gründete er 1928 mit 3 Freunden das Opus Dei, das Werk Gottes. Am 5. Oktober 2002, in der völlig überfüllten römischen Pfarrkirche Sant Eugenio, beherrschen Laien das Bild. Uniformierte Ordner mit Armbinde, Sprechfunkgerät, sanften Gesten und strengem Blick, allesamt jung und weiblich, dirigieren die Menge durch einen seitlichen Kreuzgang vor den Altar. Er ruht auf einem hohlen Marmorblock. Darin steht, hinter Glas, der Gegenstand all der Verehrung. Der Sarg von José María Escrivá de Balaguer. Werk Gottes. Schon der Name erscheint mir heute als Anmaßung. Die Idee war revolutionär. Früher musste ein Katholik, der eine religiöse Berufung verspürte, Kleriker werden. Er musste sich anderen Klerikern unterstellen, seine Familie verlassen und den Beruf aufgeben. Im Opus Dei ist das anders. Es gibt nur so viele Priester, wie man für die geistliche Betreuung braucht. Die Mitglieder sind meist Laien und bis auf wenige Funktionäre berufstätig. Sie leben unauffällig unter uns, um ihre tägliche Arbeit zu heiligen. Sie sind fleißig, fromm, diszipliniert, ziemlich leidensfähig und sehr missionarisch. Sie fühlen sich dazu berufen. Leitungsaufgaben übernehmen die sogenannten Numerarier, ehelose Akademiker ohne persönlichen Besitz, die Gehorsam geloben. Sie leben in Wohngemeinschaften. Ich kam aus einer streng katholischen Familie, in der Autorität und Ordnung herrschten. Ich war isoliert und ich war einsam. Mit 15 lebte ich in einem Bonner Jesuiteninternat. Wegen seiner Versetzung ins Ausland hatte mein Vater entschieden, mich in gute Hände zu geben. Er selbst war dort gewesen und mein älterer Bruder auch, der in Madrid studierte. Die Jesuiten waren streng, konservativ und altmodisch. Im Internat war ich der Neue, der erstmal gehänselt wurde. Auch in der Schule gab es Probleme. Ich fing an, rebellisch zu werden, blieb sitzen, lief Mädchen nach, ließ mir die Haare wachsen. Meine Eltern glaubten, sie würden nicht mehr mit mir fertig. Da kam mein Bruder aus Madrid zurück. Er war dort Mitglied des Opus Dei geworden und gehörte jetzt zur Leitung eines Studentenheims in Bonn. Er bot meinen Eltern an, ich könne zu ihm ziehen. Sie hatten einen guten Eindruck von diesem Haus. Es gab eine Kapelle, einen Priester, ein eigenes Studierzimmer und vernünftige junge Leute. Sonst wussten meine Eltern wenig vom Werk und ich noch weniger. Nach dem Besuch am Sarg des Gründers laufe ich durch die Menge und fühle mich wie im Zoo. Auf einem Sportplatz neben der Kirche sind Verkaufsstände aufgebaut, CDs mit frommen spanischen Volksliedern. Weil er sie mochte, wurden sie Familientradition. Spanisch ist die Familiensprache des Werkes. T-Shirts mit José María, Rosenkränze, Medaillons, Bücher. Ein Katechismus als Computerspiel für Kinder, mit José María als Comicfigur, Super Mario mit Priesterkragen. Der gütige Blick der kitschigen Büsten soll väterlich sein. Er ließ sich Vater nennen. Plötzlich geschieht, was ich erwartet und auch befürchtet habe. Ein Mann in mittleren Jahren ruft meinen Namen, fragt auf Spanisch, wo die anderen sind, fällt mir auf südländische Art um den Hals. »Ich muss mir erst einen Überblick verschaffen«, sage ich. »Wir sehen uns«, ruft er, winkt und ist schon wieder weg. Woher kennen wir uns? Barcelona oder Rom? In Rom war ich immerhin 7 Mal während der Karwoche. Mit Hunderten habe ich in der Zentrale die charismatischen Auftritte des Vaters erlebt. Wie ein Bischof ließ er sich die Hände küssen und streichelte erwachsenen Männern die Köpfe, die sich dabei wie Kinder benahmen. Dort habe ich mit Studenten fröhliche, mediterrane Ostern gefeiert. Mit 16 war ich Mitglied. Als ich in Bonn das Werk kennenlernte, war ich angenehm überrascht. Für mich zählte vor allem, es gab im Studentenheim auch einen Jugendclub und tolle Kumpels. Niemand regte sich auf, wenn ich ein Bier trank oder rauchte. In der Schule ging es besser. Ich spielte in der Fußballmannschaft des Clubs, arbeitete an einer Schülerzeitung mit, fand eine Freundin und wurde Schlagzeuger einer Rockband. Mit der trat ich öffentlich auf. Ich dachte, so also ist das Opus Dei. Der Priester, bei dem ich beichten ging, schenkte mir ein Taschenkreuz. Das legte ich im Studierzimmer vor mich auf den Tisch, um meine Hausaufgaben in der Gegenwart Gottes zu machen. Ich begann, an einem Kreis zur Vertiefung des religiösen Lebens teilzunehmen. Ich gehörte dazu. Es machte Spaß, fleißig und erfolgreich zu sein. Ich half auch gern beim Ausbau des Clubhauses und bei Renovierungsarbeiten im Studentenheim. Die leitete ein gelernter Anstreicher aus dem Westerwald. Der alte Mann war immer fröhlich und ging jeden Tag nach der Arbeit zur Messe. Meistens nahm er vorher auch an der Betrachtung teil und saß abends noch auf ein Bier mit uns zusammen. Sein bester Freund war der Leiter des Studentenheims und des Clubs, ein älterer Student. Für mich war dieser Horst ein Mentor. Wöchentlich besprachen wir meine Fortschritte und auch, wie es mir ging. Unmerklich wurde daraus eine umfassende Kontrolle meiner Lebensführung. Ich vertraute ihm. Ich begleitete Horst, als er den Anstreicher nach Hause brachte. Auf der Heimfahrt sprach er mich auf das Opus Dei an. Er wollte wissen, was ich vom Werk hielte. Meine Antwort war ehrlich. Ich hatte das Gefühl, wieder Freunde zu haben, so etwas wie eine Familie. Schließlich erzählte er, das Werk sei ein Weg zur Heiligkeit mitten in der Welt, und er habe den Eindruck, ich sei dazu berufen. »Ich spüre keine Berufung«, sagte ich, »aber das Werk gebe mir einiges, um ein besserer Mensch zu werden.« Da antwortete Horst, »das ist Gott. Er ruft dich bei deinem Namen.« Und dann begann er mir zu erklären, wie diese Berufung aussehen sollte. Ein Leben in Armut, Keuschheit und Gehorsam. »Das ist nichts für mich«, sagte ich. »Ich glaube doch«, sagte er. Wir diskutierten und stritten uns. Er war gut 10 Jahre älter als ich und hoffnungslos überlegen. Er lockte, ich bockte. Er: »Gottes Ruf kann man nicht ohne Folgen ablehnen.« Ich meinte, weil ich nicht wusste, was Gott von mir wollte und was Horst. Wir vereinbarten, um Klarheit zu beten. In meinem Kopf nicht Erleuchtung, sondern Verdunkelung. Am Ende schrieb ich einen Brief an den Vater in Rom, bat um Aufnahme ins Opus Dei als Numerarier und machte ein Testament zugunsten des Werkes. Jetzt war ich ein vollwertiges Mitglied der Familie. Mit Rechten, aber vor allem mit Pflichten. Täglich, je morgens und nachmittags, eine 30 Minuten Meditation. Besuch der Heiligen Messe, Kommunion, eine 15 Minuten Lesung des Evangeliums und eines anderen geistlichen Buches, 20 Minuten Rosenkranz, mittags um 12 der Engel des Herrn, mindestens ein kurzer Besuch beim Allerheiligsten in der Kapelle. Dazu 2 Stunden das Tragen des sogenannten Bußgürtels am Oberschenkel, ein Drahtband mit nach innen gerichteten Stacheln. Wöchentlich Beichte, Katechismuskreis und Aussprache mit dem persönlichen geistlichen Leiter. Familiäres Beisammensein mit erbaulichen Anekdoten aus der Missionsarbeit, dem sogenannten Apostolat. Dazu eine Nacht auf dem nackten Fußboden schlafen und einmal pro Woche ein Vater unser lang kräftiger Gebrauch einer Bußgeißel aus geflochtenen Schnüren mit eingewirkten Knoten. Das tat ich aber nur selten. Monatlich ein 30 Tage der schweigenden Einkehr und ein Tag Familienausflug. Jährlich 3-tägige Besinnungstage und 3 Wochen Jahreskurs, eine Kombination aus Seminaren in katholischer Philosophie und Theologie mit Erholung. Immer Abtötung der Sinne, Stoßgebete, Gegenwart Gottes, Fortbildung, Arbeit, Ordnung, Freude. Jawohl, Lebensfreude war eine Vorschrift, eine Norm. Zweiter Termin in Rom, am Vorabend der Heiligsprechung, Besichtigung des Petersplatzes. Am Zugang von der Via della Conciliazione wieder Devotionalienhändler. Morgen kommt hier ohne Eintrittskarte oder Spezialausweis niemand hinein. Kleine und größere Gruppen von Männern oder Frauen wandern mit Fotoapparaten herum. Sie knipsen die Fassade der Peterskirche im Abendlicht, suchen ihren Platz für morgen. Manchmal eine Wiederbegegnung, Menschen, die sich umarmen, viele Priester. Überall höre ich Spanisch. Ich werde verkabelt, trage ein winziges Mikrofon im Kragen. Ich soll über den Platz gehen, den Kameramann im Rücken, und bin nervös. Hier kann ich erst recht auf alte Bekannte treffen. Symbolisch laufe ich gegen den Strom, bahne mir den Weg durch mehrere Gruppen, die mir entgegenkommen. Wahrscheinlich teilt sich die Menge vor mir, weil die Menschen die Kamera hinter mir sehen und höflich Platz machen. Aber ich werde das Gefühl nicht los, dass sie mich anstarren, so als hätte ich die Pest oder ein Kainsmal auf der Stirn. Plötzlich passiert es. Eine entgegenkommende Gruppe verstellt mir die Sicht nach vorn und wie ich vorbei bin, steht Christoph nur wenige Meter vor mir. Der Medizinstudent von einst, der Freund meiner Kölner Studienzeit, ist heute Priester. Zuletzt haben wir uns vor 5 Jahren gesehen, bei der Totenmesse für meinen Bruder, der an einer seltenen Nervenlähmung starb. Danach hatte Christoph mich umarmt, als wäre nie etwas gewesen. Heute erscheint mir das unpassend zu sein. Doch wieder strahlt er mich an, grinst über das ganze Gesicht. Wie geht's dir? Was machst du? Es fällt mir schwer, aber ich will ihm nichts vormachen. Ich bin nicht aus Begeisterung hier, sage ich ernst zu Christoph, hier auf dem Petersplatz. Ich beobachte das Ganze mit Bauchschmerzen. Als Studenten waren wir beide noch gegen jede Form von Personenkult. Nun sehe ich, wie er sich verschließt. Er bemerkt die Kamera, die mir folgt, reagiert ärgerlich und irritiert, verstummt. Inzwischen ist er der Regionalvikar des Opus Dei in Deutschland, lese ich später in der Zeitung, der Chef. Jetzt will er nur noch weg. Das Lächeln ist ihm sauer geworden. Der Händedruck zum Abschied verkrampft. Er war kein Feingeist, aber ein guter Kumpel. Ich erinnere mich an Medizinerwitze, robusten Fußball, feuchtfröhliche Abende. Er tat mit blindem Eifer, was man ihm sagte. So will es das Werk. Als wir Examen machten, war er mein Leiter im Studentenheim. Irgendwann haben sie ihn nach Rom ins Priesterseminar gerufen. Als ich ins Werk eingetreten war, musste ich mich von meiner Freundin trennen. Horst sagte, lad sie zu einem Eis ein und erklär's ihr. Es kann nicht sehr überzeugend gewirkt haben. Nicht, weil ich Gott wirklich so sehr liebte, sondern um zu gehorchen, sagte ich, ich liebe dich, aber Gott liebe ich noch mehr, deshalb können wir uns nicht mehr sehen. Wochenlang waren wir beide krank vor Kummer. So etwas ist eigentlich nicht zu begreifen. Vor allem, wenn es einer sagt, der das gar nicht will. Was war mit mir geschehen? Abschied auch von der Rockband. Die Band, das war okay, solange ich nur Clubmitglied war. Für einen Numerarier des Werkes kam es nicht mehr in Frage. Im Werk gibt es keine persönlichen Freundschaften. Deshalb wurden wir alle 3 Jahre versetzt. Das kappt Bindungen, bevor sie zu eng werden. Und wenn einer austritt, steht er ganz allein da. Freundschaften pflegt man im Werk ausschließlich als Mittel zu dem Zweck, Mitglieder und Mitarbeiter zu gewinnen. Auch ich habe Mitglieder angeworben. Die meisten sind aber wieder ausgetreten, nachdem ich ausgetreten war. Meine Leiter waren daher nie zufrieden mit meiner Erfolgsstatistik als Menschenfischer. Sonntag, 6. Oktober 2002. Die Heiligsprechung von José María Escrivá de Balaguer ist eine Machtdemonstration. Und Rom eine besetzte Stadt. 300.000 Pilger strömen zum Petersplatz und verstopfen die Via della Conciliazione bis zur Engelsburg. Um 9 Uhr sind wir da. Aber ohne Akkreditierung läuft gar nichts. Mühsam kämpfen wir uns durch zum Vatikanischen Informationsbüro. Dort an der Südseite des Petersplatzes ist der Chef seit 1978 ein Mitglied des Opus Dei. Damals wurde der polnische Kardinal Wojtyła Papst. Bis dahin standen die Päpste dem Werk skeptisch gegenüber. Das änderte sich mit Johannes Paul II. Der Kardinal aus dem armen Polen genoss mehrfach die großzügige Gastfreundschaft des Vaters und war früh begeistert von ihm, vor allem von seiner Marienverehrung. Er kannte die Auftritte des Vaters bei Massenversammlungen durch Filme. Sie wurden in Rom, Spanien oder Südamerika gedreht. Unheimliche Dokumente der Indoktrination und des Personenkultes. Dieser Mann hatte zweifellos eine enorme Ausstrahlung. Wir hatten den Auftrag, dem Papst einen Brief zu schreiben, die Heiligsprechung des Vaters zu fordern und solche Briefe auch von Freunden und Verwandten zu besorgen. Wir haben gehorcht. Ja. Die Zeremonie beginnt um 10 Uhr. Die Menschen auf dem Petersplatz kennen keinen Zweifel. In meiner Nähe ein zugleich rücksichtsloses und diszipliniertes Gedränge. Die fromme Ekstase erreicht den Höhepunkt, als der Papst nach einer Stunde der Lobeshymnen die liturgische Formel spricht: Kraft meines Amtes erhebe ich José María Escrivá de Balaguer zur Ehre der Altäre. Freudentränen, Applaus. Ich fühle mich wie im falschen Film. Beato José María Escrivá de Balaguer, Santo este serio, en definido. Am Ende der nachfolgenden Messe schwärmen Hunderte von Priestern aus, um den Gläubigen die Kommunion zu spenden. Hinter jedem ein junger Mann im Anzug, der einen weißen Schirm über ihn hält. Mit andächtiger Geduld stehen die Menschen Schlange und empfangen die geweihte Hostie. Mit dem Mund. Das Opus Dei lehnt die Handkommunion ab. Langsam zerstreut sich die Menge. Wie durch ein Wunder ergattern wir einen Tisch in einem Restaurant, bevor die spanischsprachige Invasion uns überrollt. Dann stehen wir anderthalb Stunden mit der schweren Ausrüstung an einem Taxiplatz. Die frommen Damen und Herren sind erschöpft. Hier ist sich jeder selbst der Nächste, kennt keine Spielregeln mehr, keine Rücksicht auf Alte und Behinderte. Der ganz normale Alltag ihrer Nachfolge Christi. Heilig, mitten in der Welt? Mein kritischer Geist, ein ständiger Vorwurf meiner geistlichen Führer während der 10 Jahre im Werk. Warum diese Gängelung bis hin zur Kontrolle der Lektüre? Warum so viel Misstrauen und Geheimniskrämerei? Mehr als einmal dachte ich an einen Ausstieg. Doch ich wusste nie, wohin ich dann hätte gehen sollen, und ließ mich immer wieder einfangen. Zunehmend empfand ich den Spagat zwischen internen Verpflichtungen und den Anforderungen meines Berufes als wirklichkeitsfremde Zumutung. Als ich die Frau kennenlernte, mit der ich inzwischen 25 Jahre verheiratet bin, wollte man uns auseinanderbringen. Aus familiärer Fürsorge wurde massiver Druck. Der Einsatz schwerer Beruhigungsmittel. Telefonterror und Intrigen. Fast hätten sie es geschafft. Nur durch Freunde fanden wir wieder zusammen. Bei meinem Ausstieg war ich 26. Ich besaß 2 Koffer mit Kleidern und Büchern. Meine Ersparnisse hatte man mir gelassen, davon konnte ich ein paar Monate leben. Den alten VW, den ich für meine Arbeit brauchte und den ich allein bezahlt hatte, war ich los. Ich konnte nichts dagegen tun, weil ich ohne persönlichen Besitz gelebt hatte, standen in den Fahrzeugpapieren die Namen meiner Leiter. Mein Onkel, ein Arzt, war entsetzt über die Beruhigungsmittel, die ich auf Anweisung eines Arztes vom Werk zu nehmen begonnen hatte, und setzte sie vorsichtig ab. Ich war wieder frei, aber noch lange tief verletzt. Gegner bezeichnen das Werk als katholische Mafia oder reaktionäre Vereinigung fanatischer Fundamentalisten. Seine Anhänger halten sich nur für gut katholisch. Mit Leib und Seele, Hab und Gut dienen die Mitglieder einer Organisation, die sich jeder demokratischen oder kirchlichen Kontrolle entzieht. Sie verbrauchen sich für Ideale, von denen einige zweifelhaft sind. Sie haben aufgehört, selbstständig denkende, kritische Wesen zu sein. So lassen sie sich missbrauchen und manipulieren. Sie bieten dir Halt, wenn du welchen suchst, und sie nehmen dir erbarmungslos jeden Halt, wenn du versuchst, dich wieder auf eigene Füße zu stellen. In SWR 2 Eckpunkt hörten Sie Teufelswerk im Namen Gottes. Ich war im Opus Dei von Wiedmar Puhl.